Also, wenn mein Volk in anderen Ländern aufkreuzt, vergisst das dort niemand, prahlte Gaius. Und es ist auch allgemein bekannt, von wem wir abstammen. Vor langer Zeit, in einer Stadt namens Alba Longa, bekam eine Prinzessin Zwillingssöhne, Romulus und Remus. Der Vater der Jungen war der Kriegsgott Mars. Dem König von Alba Longa fiel auf, dass die Zwillinge etwas Besonderes, etwas Magisches an sich hatten. Und er fürchtete, sie könnten ihn eines Tages vom Thron stoßen. Deshalb befahl er seinen Soldaten, die Zwillinge zu entführen und in den Fluss Tiber zu werfen. Doch die Babys wurden ans Ufer gespült, wo eine Wölfin sie fand. Sie nahm sie mit in ihre Höhle und anstatt sie zu fressen, säugte sie sie. Als Romulus und Remus erwachsen waren, töteten sie den fiesen König und gründeten eine neue Stadt, Rom. »Also bist du Römer?« rief Heraklit entsetzt. »Ja, bin ich«, sagte Gaius und knurrte wie ein Wolf. Die Matrosen lachten. »Nimm Gaius nicht zu ernst«, beruhigten sie Heraklit. »Er will dich nur erschrecken. Er ist zwar Römer, aber der netteste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Er würde nicht mal einer Ameise etwas zuleide tun.« »Stimmt«, Gaius wurde wieder ernst. »Ich mag Ameisen, genau wie mein Kumpel Achilles. Die Menschen geben nicht auf sie Acht, aber wenn man auf sie drauftritt, leiden sie. Das kann man deutlich sehen.« »Und was hat dich auf dieses Schiff verschlagen?« fragte Heraklit. »Und wieso sprichst du Griechisch? Ich dachte, die Römer sprechen Latein.« »Nun«, sagte Gaius, »ich war ein römischer Soldat, ein sogenannter Legionär. Während meiner Zeit in der Armee habe ich viel Gewalt erlebt. Irgendwann habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Dann hat mir jemand von einem fernen Land namens Indien erzählt, wo manche Menschen so sehr gegen Gewalt sind, dass sie sogar um Ameisen einen großen Bogen machen, nur um sie nicht zu zertreten. Also beschloss ich, nach Indien zu reisen, um die Menschen dort kennenzulernen. Aber Piraten haben unser Schiff geentert und alle außer mir getötet. Ich bin über Bord gesprungen und habe mich 3 Tage lang an einem Stück Holz festgeklammert. Mit meinem Leben hatte ich schon abgeschlossen. Ich dachte, die Götter würden mich für all die schlimmen Dinge bestrafen, die ich als Soldat getan hatte. Doch dann kam dein Vater mit seiner Theseus vorbei und rettete mich. Die gesamte Besatzung war so nett, dass ich beschloss, auf dem Schiff zu bleiben. Das war vor 10 Jahren. Ich hatte also viel Zeit, um Griechisch zu lernen. Aber ich träume immer noch von Indien.« »Und du, Jona, wie kommt es, dass du Griechisch sprichst?« fragte Heraklit. »Ich dachte, Juden sprechen Hebräisch.« »Meine Geschichte ist ganz ähnlich. Ich war auf dem Weg von der Hafenstadt Jaffa nach Iberia, als mein Schiff in einem Sturm sank. Aber ein großer Fisch rettete mir das Leben.« »Ein Fisch?« rief Heraklit. »Willst du uns etwa auf den Arm nehmen?« »Nein, kein Witz. Ich konnte zu einer unbewohnten Insel schwimmen, aber dort gab es nichts zu essen. Ich wäre fast verhungert. Und dann habe ich plötzlich einen riesigen Fisch gefangen und gegessen. Er hat mir das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich jetzt tot. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der himmlische Vater ihn mir geschickt hat. Eine Woche später ist die Theseus an der Insel vorbeigesegelt und hat mich aufgelesen. Wie Gaius bin ich an Bord geblieben und habe Griechisch gelernt.« »Und ihr zwei?« wandte sich Heraklit an Ödipus und Achilles. »Wo habt ihr so gut Griechisch gelernt?« »Na hör mal«, riefen der Thebaner und der Äginete wie aus einem Mund. »In Theben und Ägina spricht man Griechisch, sogar besser als in Ephesos.«